bin heute der Selbstständige und werde das Erstgespräch mit Ihnen führen. Erstmal benötige ich ein paar persönliche Daten von Ihnen und dann sprechen wir über Ihre aktuellen Beschwerden. Was Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu unterbrechen. Wie heißen Sie denn? Ja, mein Name ist Hans-Jürg Kaiser. Hans-Jürg, ein Doppelname, oder? Ja, Hans-Jürg. Ich buchstabiere mal eben Kaiser. Hans-Jürg, Hans. Nein, Nachnamen. Kaiser. Ja, richtig, Kaiser. Vorname Hans Linnea Jörg. Ke. Ja. Wie alt sind Sie, Herr Kaiser? Ja, ich bin 74, Herr Doktor. 70. Ihr Geburtsdatum bitte? Ja, 20. Juni 20. 1951. Wissen Sie, wie groß Sie sind? Ja, ich bin 1,82 Meter. Ihr Gewicht bitte. Ja, ich wiege ungefähr 80 Kilogramm. Haben Sie einen Hausarzt oder eine Hausärztin, Herr Kaiser? Ja, mein Hausarzt heißt Florian Wirz. Florian Wilz. Ja. Was führt Sie heute zu uns, Herr Kaiser? Welche Beschwerden haben Sie? Ja, Herr Doktor, ich huste. Ja, mein Hauptbeschwerde ist Husten, aber ich habe auch fortschreitende Atemnot. Ich kann nicht gut atmen, ich kann nicht kriegen. Ja, seit 2 Jahren habe ich ähnliche Beschwerden, aber seit 6 Monaten, es ist schlimm geworden, aber seit 5 Tagen, ich bin sehr schlimm. Ich kann nicht liegen, ich muss immer kriegen. Ja, das ist sehr schlimm, Herr Doktor. Seit 5 Tagen besonders wird es schlimmer. Besonders, ja, ja, ich kann sagen, die schlimmste, das ist die schlimmste Hüstenattack, ich kann sagen, und das ist sehr schlimm. Haben Sie trockene Husten oder Husten mit Ausruf? Ja, ich habe auch Auswurf, aber das ist chronisch. Ich habe immer Auswurf. Das Auswurf auch. Ja, manchmal gelb, manchmal weiß, manchmal sehr, manchmal dünnsichtig. Ja, immer gibt es unterschiedlich. Haben Sie Besonders morgens, ich muss Blut? immer Auswurf Echte. Haben entleeren, Sie ich kann sagen. Blut im Auswurf bemerkt? Manchmal merke ich Blut auch. Und Sie haben Atemnot. Ja, Seit ich kann wann nicht. haben Sie Atemnot? Ja, manchmal leide ich unter Atemnot, aber seit 5 Tagen, ich kann nicht 5 Treppen steigen. Ich muss immer warten, ich muss ausruhen, ich kann nicht Wie 200 Meter laufen, Herr Doktor. viele Etage können Sie ohne Pause steigen? Ja, 5 Etage. Nach 5 Etage, ich muss pausieren. 5 Treppe, oder? 5 Etage. Ja, 5 Treppe, ja. Haben Sie pfeifende Atemgeräusch gehört, Herr Kaiser? Manchmal, ja, manchmal, ich habe auch pfeifende Geräusch, aber ja, wenn ich spaziere, bin ich total außer Puste. Ja, früher ging das alles noch, aber jetzt schnauf wie ein Lokomotiv. Ich schnaufe wie ein Lokomotiv. Haben Sie Einatmungsstörung oder haben Sie Probleme beim Einatmen oder Ausatmen? Besonders ausatmen ist schwieriger als einatmen, ich kann sagen. Haben Sie Und Fieber? letzten Jahr habe ich 10 Kilo abgenommen. Okay. Seit wann? Ja, seit einem Jahr. Waren Sie schon Manchmal habe beim ich Arzt? Deswegen. ein sehr Schleim Ausfuhr. Richtig eklig. Das ist Was meinen Sie eklig. damit? Ja, das ist wie gelbgrün und schleimig. Das ist eklig. Mein Verstehe. Auswurf ist. Besonders morgens. Haben Sie Hessrasen oder Hessstolpen bemerkt? Ja, wenn ich laufe oder wenn ich Treppe steige, ich fühle, mein Herz schlägt sehr sch schnell. Verstehe. Haben Sie Schwellungen in das Bein bemerkt, Herr Kaiser? Ja, manchmal habe ich ja, manchmal nicht immer, aber in letzter Tage habe ich ja. Und habe ich auch enge Gefühl, Herr Doktor. Ja, wie jemand sitzt auf meinem Brust, wenn ich besonders spaziere, wenn ich laufe, Treppe steige, ich kann nicht Luft kriegen. Momentan haben Sie enge Gefühl? Wenn ich besonders Treppe steige oder wenn ich laufe, fühle ich ja. Ja, aber jetzt haben Sie keine, oder? Jetzt ja, in Ruhe nicht, ich würde Verstehe. sagen. Haben Sie Fieber? Fühlen Sie sich fiebrig? Nein, nein, ich habe kein Fieber jetzt. Haben Sie dagegen irgendwelche Medikamente genommen, Herr Kaiser? Ja, ich nutze immer zwei Spray. Wie heißt das? Wie heißen das? Ja, Herr Doktor, ein Ventolin und Combivent Spray nutze ich, aber ich weiß nicht Dosierung. Seit 2 Jahren nutze ich. Hat es Ihnen geholfen? Ja, in letzten 5 Tagen hilft mir nicht. Ich fühle mich schlechter als. Aber normalerweise sie helfen mir. Haben Sie Nachtschweiß? Nachtschweiß, ja, seit einer Woche habe ich auch Nachtschweiß. Sie haben recht. Wir haben schon gesagt, Sie können nicht liegen. Beim Schlafen, wie viele Kopfkissen nutzen Sie? Ja, in letzter Woche, ich muss immer mit 2 Kissen schlafen. Und ich fühle mich total schlapp und kraftlos. Verstehe, Besonders im Kaltwetter. Kaltwetter ist schlimmer für mich. Herr Kaiser. Wie ist Ihr Appetit? Appetit ist in letzter Woche auch schlecht. Nicht gut. Ist Ihnen übel? Ja, wegen Auswurf, manchmal habe ich Übelkeit, ja. Müssten Sie sich übergeben? Nein, nein. Wie ist Ihr Stuhlgang und Wasserlassen? Stuhlgang und Wasserlassen, ja, nicht schlimm, aber ich habe vergrößerte Vorsteckdrüse, deswegen ich stehe zweimal auf wegen Am Wasserlassen nachts, am oder? Abends. Nachts, ja. Das heißt, Sie können nicht gut schlafen. Ja. Mein Schlaf ist total schlapp, total kaputt. Verstehe. Haben Sie Einschlafstörungen oder Durchschlafstörungen? Ja, normalerweise wegen Durchschlafen, ich muss aufwachen. Aber in letzter Woche ganz Schlaf ist schlecht. Haben Sie außer Hohlstein-Drüsenvergrößerung irgendwelche chronische Erkrankungen? Ja, ich leide unter auch Bluthochdruck seit 10 Jahren. Was noch? Und Zuckerkrankheit seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren. Seit wann haben Sie Vorstehdrüsenvergrößerung? Seit 7 Jahren. Was nehmen Sie gegen Bluthochdruck? Ja, ich nehme Metoprolol 25 Milligramm täglich, Norvasc 10 Milligramm täglich und Hydrochlorothiazid 12,5 Milligramm zweimal. Hydrochlorothiazid in welcher Dosis? 12,5 Milligramm, zweimal täglich. Was nehmen Und Sie gegen Antiprostat-Tablet 4 Milligramm täglich. Antiprostat? 4 Milligramm. 4 Milligramm, ja. Was nehmen Sie gegen Zuckerkrankheit? Metformin 500 Milligramm, zweimal täglich. Wurden Sie schon einmal operiert, Herr Kaiser? Ja, ich würde auch hinzufügen, ja, als ich Kind war, hatte ich eine Lungenentzündung gehabt. Das war 15 Tage, habe ich im Krankenhaus geblieben. Wurde bei Ihnen eine stationäre Behandlung durchgeführt, Ja, oder? ja, 15 Tage. Und die Ärzte hat meine Mutter gesagt, dass ich war schon gestorben. Tut mir leid zu hören, Herr Kaiser, aber Gott sei Dank, Sie sind hier. Ja, Gott sei Dank, ich habe ja 75 Jahre gelebt. In welchem Alter waren Sie? Als ich 7 war. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, mein Gallenblase vor 20 Jahren entfernt. Vor 20 Jahren. Sie haben schon gesagt, seit 2 Jahren leiden Sie an Husten und Atemnot. Waren Sie deswegen beim Arzt? Ja. Ich war beim Hausarzt immer, ich wurde und ich bin immer unter Kontrolle und hat mir gesagt, dass das ist eine chronische Lungenentzündung. Wurde bei Ihnen eine Festdiagnose gestellt? Ja, mein Hausarzt hat mir gesagt, das ist eine chronische entzündliche Lungenentzündung ist. Chronische entzündliche Lungenerkrankung. Ja. Chronische Verstehe. obstrüktive Lungenentzündung. Gibt es irgendetwas, das die Beschwerden schlimmer oder besser macht? Sie Ja, haben feuchte Wetter gesagt, außer morgen oder andere liegen. ja, ich kann nicht jetzt liegen. Wenn ich bewege, hat es schlimmert. Hat sich schlimmert und auch ja. Ich kann nicht gut bewegen. Verstehe, Herr Kaiser. Rauchen Sie, Herr Kaiser? Ja, ich, Gott sei Dank, ich habe aufgehört vor 5 Jahren. Gut zu hören. Woher haben Sie, wie viele Zigaretten täglich geraucht? Ja, 40 Jahre habe ich eineinhalb Schachtel Zigarette geraucht. Ja, es ist zu viel. Herr Kaiser, Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, mit dem Rauchen aufzuhören. Ja, Trinken danke, Sie Herr Doktor. Alkohol? Sorry? Trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke nicht, Herr Doktor, ja. Alkohol gefällt mir nicht. Haben Sie nichts getrunken? Nein, nein. Gut. Niemals. Bitte nehmen Sie die folgende Frage nicht persönlich aus medizinischen Gründen, fragen wir immer. Haben Sie Erfahrung mit Drogen? Nein, Herr Doktor, ich war Lehrer. Deswegen, ich musste Vorbild sein. Drogen ist. Ich bin immer gegen Drogen. Ich habe gekämpft gegen Drogen. Wir haben sehr gute gesagt. Haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten? Ja, habe Hausstauballergie. Wie reagieren Sie darauf? Ja, mit Schnupfen, tränende Augen. Haben Sie noch andere Allergie? Nein. Sind Sie verheiratet, Herr Kaiser? Ja, ich bin verheiratet. Leben Sie mit Ihrer Ehefrau zusammen? Ja. Haben Sie Kinder? Ich habe zwei Töchter. Sind Sie gesund? Sie sind gesund, ja. Gut. Gibt es irgendwelche chronische Erkrankungen in Ihrer Familie? Ja, mein Vater ist an Myokardial oder Herzinfarkt gestorben vor 10 Jahren. Wie alt war er? Er war 88. Mein Beileid, Herr Kaiser. Ihre Mutter? Meine Mutter ist ganz gesund. Sie ist 92 und ganz gesund. Gut zu hören. 92 Jahre alt und gesund. Ja. Haben Sie Geschwister? Ich hatte einen Bruder. Er ist vor 15 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Leid zu hören. Wie alt war er? Er war 65. Sind Sie vollständig geimpft, Herr Kaiser? Ja, ich habe alle empfohlene Impfungen gehabt. Gut. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, nein, nein. Sie haben schon gesagt, seit einem Jahr 10 Kilogramm abgenommen. Ja, Herr War Doktor. das ungewollt, Herr Kaiser? Ja, normalerweise ich achte meine Ernährung. Ja, ich esse nicht viel, Ja, Sie aber haben wenig Appetit. Seit wann haben Sie wenig Appetit? ja, wenig Appetit ist seit besonders 10 Tagen. Aber ja, es ist unangenehm, 10 Kilo abzunehmen, denke ich. Sie Ich haben habe kein Fieber, kein Nachschweiß. Nachschweiß habe ich. Aber Fieber nichts. Fieber, ich habe nicht gemessen, aber ich fühle mich nicht fieberig. Und Sie haben Schwellung ins Bein. Ja. Beide Beine, oder? Ja, in beide Beinen. Einerseits habe ich alle wichtigen Fragen gestellt. Herr Kaiser, möchten Sie noch etwas hinzufügen? Ja, Herr Doktor, natürlich habe ich Angst. Was kann ich haben. Bist du für etwas Genaues zu sagen, Herr Kaiser? Jetzt werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen. Danach werde ich Laboruntersuchungen durchführen und eine apparative Diagnostik durchführen. Mit dem Ergebnis können wir entscheiden. Welche operativ Diagnostik möchten Sie durchführen? Ich verstehe nicht. Apparative Diagnostik bedeutet bildgebende Diagnostik, bildgebende Untersuchung. Ich werde ein EKG schreiben und ein Röntgen veranlassen, Herr Kaiser. Aber Röntgen ist sehr hoch Strahlung Nein, belastend. es Ja. ist nur gering. Es enthält nur gering Strahlung. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen, bitte, Herr Ja, ich Kaiser. habe alle 2 Monaten ein Röntgen, Ja, Bruströntgen. Sie klagen seit 2 Jahren über Husten und Atemnot. Deswegen Ärztin sollten Röntgen veranlassen. Okay, Herr Doktor, jetzt was muss ich machen? Bleiben Sie hier bitte. Ich habe Atemnot jetzt. Ich kann Ihnen Sauerstoff geben, Herr Kaiser. Okay, vielen Dank, Herr Bitte schön. Doktor. Gerne. Einen neuen Patienten vorstellen, den ich eben in der Notaufnahme gesehen habe. Es handelt sich um Hans-Jörg Kaiser, einen 74-jährigen Patienten, geboren am 20.06.1951, einen Meter 82 groß, 80 Kilogramm schwer. Er stellte sich bei uns vor aufgrund seit 5 Tagen bestehenden zunehmenden Hustens mit gelblichem, manchmal blutigem Ausruf sowie Fatigue. Er klagte, darüber hinaus klagte er über Dyspnoe, besonders bewegungsabhängige Dyspnoe. Er berichtete, dass seit 2 Jahren Lungenerkrankungen gehabt haben, jedoch die Beschwerden seien seit 5 Tagen schlimmer geworden. Als Begleitsymptomen liegen Kiemen, bewegungsabhängiger Tachykardie, Ödema in beiden Beinen und Orthopne. Deswegen nutze er zwei Kopfkiste. In der vegetative Anamnese sind folgende Beschwerden bekannt: Nachtschweiß, Nausea, Inappetenz, besonders seit 10 Tagen, Gewichtabnahme innerhalb eines Jahres 10 Kilogramm, Nykturie und Insomnie, Typform Einschlafstörung und Durchschlafstörung. An Vorerkrankungen leidet er seit 7 Jahren an Beninprostata-Hyperplasie. Dagegen nimmt er Antiprostan 4 Milligramm einmal täglich ein, sowie leidet er seit 10 Jahren an arterieller Hypertonie. Dagegen nimmt er Metoprolol 25 Milligramm einmal täglich, Norvasc 10 Milligramm einmal täglich, Hydrochlorothiazid 12,5 Milligramm zweimal täglich ein. Darüber hinaus leidet er seit 15 Jahren an Diabetes mellitus. Dagegen nimmt er Metformin 500 Milligramm zweimal täglich ein. Er hatte mit 15 Jahren eine Lungenentzündung. Deswegen wurde er, Entschuldigung, er hatte mit 7 Jahren eine Lungenentzündung. Deswegen wurde bei ihm eine stationäre Behandlung durchgeführt. Es hat 15 Tage gedauert. Bei ihm wurde vor 20 Jahren eine Cholezystektomie durchgeführt. Er habe eine Allergie gegen Hausstaub, die sich mit Rhinokonjunktivitis äußert. Er ist Ex-Raucher. Vor 5 Jahren hat er mit dem Rauchen aufgehört. Davor 60 Pack Years. Er trinke keinen Alkohol, Drogenkonsum wurde verneint. Er ist verheiratet, er lebt mit seiner Frau zusammen. Er hat zwei gesunde Kindtochter. In der Familienanamnese fand sich, der Vater ist mit 88 Jahren an Herzinfarkt verstorben. Der Bruder ist mit 65 Jahren an Lungenkrebs verstorben. Die Mutter ist gesund. Er ist vollständig geimpft. Die Reiseanamnese ist unauffällig. Ich habe es vergessen, Herr Oberst. Er leidet seit 2 Jahren an Husten und Dyspnoe. Deswegen war er beim Hausarzt. Hat er gesagt, dass er chronische entzündliche Lungenerkrankungen gehabt haben. Dagegen nimmt er Ventolin und Combivent Spray ein. Seit 2 Tagen haben die Medikamente ihm nicht geholfen. Meine Verdachtsdiagnose lautet auf COPD Exacerbation. Dafür spricht, er leidet, er hatte seit 2 Jahren Lungenerkrankungen und momentan hat er Dyspnoe, Husten mit gelblichem Auswurf und bewegungsabhängiger Tachykardie, Ödema. Differentialdiagnostisch kommen Lungenkrebs oder Bronchialkrebs, Herzinsuffizienz in Betracht. Zuerst würde ich bei dem Patienten eine körperliche Untersuchung durchführen. Im Rahmen der Untersuchung würde ich zunächst die Vitalparametern erfassen. Danach würde ich den Patienten inspizieren, palpieren und auskultieren. Bei der Inspektion achte ich auf Hautverfärbung im Lippen, Allgemeinzustand des Patienten. Bei der Auskultation auskultiere ich die Lungengeräusch. Ich achte auf Gimen und Rassengeräusch. Sowie auskultiere ich Herzgeräusch. Danach würde ich eine Laboruntersuchung durchführen, um das Blutbild, die Entzündungswerte, Troponinwerte, CKMB, Dedima und Leber- und Nierenwerte. Yusuf düştü galiba. Yusuf'un gitti Öyle gibi görüntü. duruyor. Saati durdur abi istiyorsan, durabiliyorsan. Durdurmayı deneyelim bakalım. Değil labor untersuchungen um das Blutbild, die Entzündungswerte, Troponin, CKMB, D-Dimer, Leber- und Nierenwerte, Leber- und Nierenwerte pro BNP zu bestimmen. Danach würde ich apparative Diagnostik durchführen. Zunächst würde ich eine Röntgen, ein EKG schreiben, um ein mögliche Koronarherzinfarkt auszuschließen. Ich würde Blutgasanalyse durchführen, um eine Pulmonoembolie auszuschließen. Ich würde Röntgenaufnahme des Thorax veranlassen. Dabei können wir Herzvergrößerung und Lungenödeme erkennen oder darstellen. Gegebenenfalls würde ich CT des Thorax durchführen. Er hat 10 Kilogramm Gewichtabnahme. Um eine Lungenkrebs auszuschließen, würde ich CT-Thorax durchführen. Um meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich Spirometrie durchführen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich den Patienten stationär aufnehmen. Zunächst würde ich eine venöse Zugang legen, um eine venöse Therapie zu ermöglichen. Und je nach Sauerstoffwerte würde ich Sauerstoffmask geben und gegebenenfalls würde ich Beta-Mimetike wie zum Beispiel Salbutamol, Ventolin verabreichen und bei akutem Fall würde ich eine Glukokortikoide Therapie verabreichen. Das ist mein Therapieplan, Herr Oberarzt. Jetzt würde ich durchführen. Was empfehlen Sie den Patienten nach der Akutbehandlung? Er ist mit dem Zigaretten aufgehört. Ich empfehle ihm Kochsalz Arm Diät und Fettarm Diät und Gewichtskontrolle und regelmäßige körperliche Aktivität. Ja. Herr Kollege, wie können Sie ein Herzinsuffizienz ausschließen? Ich würde ein Echokardiografie durchführen. Dabei können wir Herzwand und Ejektionsfraktion beurteilen. Mit diesem Werte können wir ein Herzinsuffizienz ausschließen. Und wie würden Sie eine bronchial Karzinom ausschließen? Ich würde ein CT-Thorax veranlassen, Herr Oberas. Dabei können wir Tumorgewebe oder Lymphknoten darstellen. Gegebenenfalls würde ich ein Bronchoskopie durchführen. Wann entscheiden Sie eine Bronkoskopie? Bei der CT, wenn die Befunde unklar sind, sollten wir ein Bronchoskopie durchführen. Ich meine jetzt während der Akutbehandlung oder nach der Nein, Akutbehandlung? das ist nicht Akutbehandlung. Bei der Akutbehandlung sollten wir die symptomatische Behandlung durchführen, wie zum Beispiel Glukokortikoide, Beta-Mimetike Agonist. Nach dem Akutschub können wir Bronkoskopie durchführen. Können Sie uns Bronkoskopie aufklären? Ja, Herr Oberast, Bronkoskopie ist eine apparative Untersuchung, bei der können wir Lungengewebe und Lungenwege darstellen und dabei können wir Gewebeprobe entnehmen. Das Gerät hat einen Schlauch. Das Schlauch enthält eine Kamera und Lichtquelle. Diese Untersuchung ist eine schmerzhafte Untersuchung. Deswegen während der Untersuchung verabreichen wir örtliche Betäubung. Örtliche oder leichte Schlafmittel. Onu karıştırıyorum abi. Sedasyon. Leichte Welche? Schlafmittel. Leichte Schlafmittel. Leichte Schlafmittel. Deswegen vor der Untersuchung sollte der Patient 6 Stunden nüchtern sein und nach der Untersuchung braucht Patient eine Begleitung. Sie können nicht Auto fahren oder Sie können nicht eine wichtige Entscheidung treffen. Sie dürfen. Der Sie Patient darf. der Patient darf nicht Auto fahren. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Ich würde gerne ihn Ihnen vorstellen. Haben Sie kurz Zeit dafür? Bitte schön. Ja, ich berichte über den 74-jährigen Patienten Herrn Hans-Jörg Kaiser, der 74 ja der 80 Kilogramm ist und 1,82 Meter groß ist. Der Patient stellte sich mit langem Bestehendem seit 5 Tagen zunehmendem Husten und gelblich Auswurf und Dyspnoe vor. Außerdem klagte der Patient über Belastung Dyspnoe, Inappetenz, Brustschmerzen beim Belastung, Beinödem, Engegefühl und dyspnoe-bedingte Insomnie. Der Patient ergab 10 Kilo Gewichtabnahme innerhalb eines Jahres. Er leidet an seit 10 Jahren arteriell Hypertonie, seit 15 Jahren Typ 2 Diabetes mellitus, seit 7 Jahren Benin-Prostat-Hyperplasie und seit 2 Jahren COPD. Mit 7 Jahren hat er Pneumonie erlitten, die mit stationär Aufnahme behandelt wurde. Er nimmt Metformin 500 Milligramm zweimal täglich, Metoprolol 25 Milligramm täglich morgens, Norvasc 10 Milligramm täglich, Antiprostat Tablet 4 Milligramm täglich, Hydrochlorothiazid 12,5 Milligramm zweimal täglich und Ventolin und Pulmicort Spray beim Bedarf. Der Patient mit fortzwanzig Jahren cholezystektomiert und erist vollständig geimpft und erleidet unter Herr Hausstauballergie, Kollegin, die mit können Sie operasyon geçti wiederholen? ja wurde mit fortzwanzig Jahren cholezystektomiert bei Bei der den Patientin Patienten wurde vor 10 Jahren eine Cholezystektomie durchgeführt. bei der Patientin Wurde wurde eine Cholezystektomie vor 20 Jahren durchgeführt. Tekamolo geri şeyden önce kolostektomiden önce for zıvanzik yarın. Vor 20 Jahren, okay, Aynı kolostektomi duş geführt. eine Cholezystektomie durchgeführt. Ist vollständig geimpft, leidet an Hausstauballergie, die mit Rhinitis äußert. Und tränende Augen äußert. In der Vegetativanamnese gab er an, dass sein Vater an Myokardial Infarktus vor 3 Jahren gestorben ist und seine Mutter gesund ist. Herr Kollegen, Sie haben gesagt, in der vegetativen Anamnese ergab er an. O da Gab er familiären an. Anamnese. In der Familienanamnese gab er an, dass, ja, Entschuldigung, Herr Oberarzt, ich habe Angst dafür, ja. In der Familienanamnese gab er an, dass sein Vater an Myokardial Infarktus vor 3 Jahren gestorben ist und seine Mutter gesund ist. Und seine Bruder ist vor 15 Jahren an Bronchialkarzinom mit 65 Jahren gestorben. Sayın Bruder. Sein Bruder, ja. Sein Bruder. Er ist mit dem Rauchen vor 5 Jahren aufgehört und früher er hat 60 Packungjahr geraucht. Er trinkt keinen Alkohol und Drogenkonsum wurde verneint. Er ist verheiratet und hat 2 gesunde Töchter. Er lebt mit ihrer Frau. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf COPD Exacerbation hin. Differentialdiagnostisch kommen Lungenkarzinom, Pneumonie, Herzinsuffizienz in Betracht. Warum denken Sie COPD Exacerbation? Der Patient leidet unter seit 2 Jahren Husten mit Auswurf und Atemnot und hat er war stark Raucher. Jetzt hat er auch Husten mit Auswurf, gelblicher Auswurf und auch Dyspnoe. Diese Beschwerden zeigten ja COPD Exazerbation. Zeigten sich COPD Exazerbation, Herr Oberarzt. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde ich zuerst den Patienten körperlich untersuchen. Besonders achte ich bei der Inspektion darauf, ob ein Jugularvenenerweiterung gibt oder Atemhilfsmuskulatur Einsatz gibt oder Zyanose, Lippenzyanose, Santralzyanose gibt. Trommelfinger oder Urglasnagel gibt und auch ich höre die Lungen ab, ob Atemgeräusch verminderte Atemgeräusch gibt oder feuchte Rasselgeräusch oder trockene Rasselgeräusch gibt, Pfeifen. Ob Pfeifen gibt, Giemen gibt auch. Ich würde auch Blut Herr abnehmen. Kollege, ich empfehle Ihnen zuerst vital parameter zu messen. Ja, natürlich, Sie haben recht, Herr Oberarzt. Besonders welche parameter achten Sie? Ja, ich würde zuerst Sauerstoffsättigung messen, ob ein Hypoxie gibt oder und ich würde auch Blutdruck messen und Fieber auch messen. Atem Frequenz und Herzfrequenz ich würde bestimmen lassen oder ich würde messen. Und zunächst werde ich ein EKG schreiben, um mögliche Herzstörungen oder Herzrhythmusstörungen auszuschließen. Und ich würde eine Röntgen des Thorax veranlassen, um mögliche Herzvergrößerung oder Lungen Pathologies auszuschließen, Lungenkarzinom oder überblähende Lungen zu bestätigen O da pneumoni. oder Pneumonie zu bestätigen. Und ich würde natürlich Blut abnehmen, großes Blutbild, Entzündungsparameter und ProBNP, CRP, BSG, Nieren- und Leberwerte ich würde bestimmen lassen. Und ich würde Würden Sie auch Lökositen sahil bestimmen lassen? ja, großes Blutbild ich würde bestimmen lassen, um mögliche entzündliche oder Pneumonie auszuschließen, infektiös Prozess auszuschließen. Ich würde Blutgasanalyse auch durchführen, um mögliche natürlich im COPD auch müssen wir auf jeden Fall Blutgasanalyse bestimmen lassen. Wir müssen Hypoxie oder Hypoxie zu bestimmen und Blutsäure zu bestimmen, pH-Werte zu bestimmen, müssen wir Blutgasanalyse bestimmen lassen. Und aparatif Diagnostik würde ich auch CT des Thorax bestimmen oder durchführen, um mögliche Lungenkarzinom auszuschließen oder Pneumonie auszuschließen. Und gegebenenfalls, wenn ein Befunde gibt, würde ich ein Bronkoskopie durchführen. Und während Bronkoskopie können wir natürlich einem Gewebeprobe entnehmen oder mögliche Atemweg Verengungen können wir bestimmen lassen oder bestätigen. Ich würde dem Patientin sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich dem Patienten stationär aufnehmen, würde ich ein Venözugang legen und natürlich ausreichende Flüssigkeit verabreichen und Sauerstoff durch Nasenkanül geben. Und auch werde ich ein Beta-Mimetika oder Pulmicort oder Kortison durch Nasenkanül geben, und durch venözugang werde ich auch ein Kortison verabreichen und Antibiotika, gegebenenfalls Antibiotika verabreichen. Herr Kollege, würden Sie den Patienten intubieren? Jetzt würde ich nicht, ja würde ich nicht entrübieren, aber mit dem Ergebnissen ja würde ich entscheiden, ob Patient Entubation benötigt. In welcher Situation entscheiden Sie eine Intubation? Ja, wenn pH-Werte ist sehr gering und Sauerstoff ist sehr gering, wenn der Patient hat Orientation verloren, bewusstlos sein und kann nicht atmen, würde ich entübieren. Sauerstoffsättigung Ist Niveau dann unter unter 60. 80%. 80 oder 60? 80. 80. Ja, her operas ja. Könnten Sie so uns eine EKG aufklären? EKG. Ja. EKG heißt elektrokardiografi. Mit Hilfe EKG können wir Herz elektrik aktivität messen. Mit klemmen Extremität, Vier-Extremität und auf der Brustkorb wir müssen sechs Klemme, sechs Metall Gerät klemmen und mit Hilfe EKG können wir Herzrhythmus, mögliche Herzinfarkt oder Herzvergrößerung oder Herzschwäche können wir bestätigen. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Ich würde Ihnen gerne den Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, gerne. Ja. Es handelt sich um Hans-Jung Kaiser. Herr Kaiser ist 74 Jahre alt, 1,82 Meter groß und 80 Kilogramm schwer. Der Patient stellte sich heute bei uns wegen seit 5 Tagen bestehender starke Tussis mit belastungsabhängiger Dyspnoe vor. Dem Patient zufolge hat gelblichen, weißem Sputum und Hämoptyse. Des Weiteren klagt er über Des Weiteren klagt er über belastungsabhängige Engegefühl. Die Beschwerden gehen mit Asthenie, Fatigue, pfeifende Gerauch einher. Der Patient berichtet über eine Gewichtsabnahme mit 10 Kilogramm innerhalb von einem Jahr. Der Patient ist deswegen bei seinem Hausarzt gewesen. Der Arzt hat gesagt, dass er COPD hat. Die Einnahme von zwei Spray wie Ventolin-Konvolent hat ein bisschen Verbesserung gebracht. Die vegetative Anamnese hat Folgendes ergeben: Inapetenz, Insomni, Nackschweiß, Nyktüri und Tachykardie. Amfor Erkrankungen. Nannte er seit 7 Jahren bestehende benign Prostathyperplasie, seit 10 Jahren bestehende arteriell Hypertonie, seit 5 Jahren Diabetes, seit 5 Jahren Diabetes mellitus. Dagegen nimmt er Metoprolol 25 Milligramm täglich, Norvasc 10 Milligramm täglich, Hydrochlorothiazid 12,5 Milligramm täglich, Antiprostat-Tablet 4 Milligramm täglich, Metformin 500 Milligramm zweimal täglich ein. Der Patient vor 20 Jahren wurde bei ihm eine Cholezystektomie durchgeführt. Früher hat er, Entschuldigung, mit 7 Jahren wurde bei ihm eine Pneumonie festgestellt und er wurde mit einem Antibiotika im Krankenhaus behandelt. Wann? Entschuldigung? Wann? Mit 7 Jahren. Okay, sehen Ja, mit 7 Jahren, als er Kind war. wir. Der Patient hat Hauptstauballergie, die sich mit Schnupfen und tränende Augen äußert. Früher hat er, Entschuldigung, er ist jetzt nicht Raucher. Vor 5 Jahren hat er mit dem Rauchen aufgehört. Aber früher hat er 20 Jahre lang ein Schachtel Zigaretten geraucht. Alkohol und Drogenkonsum wurden verneint. Im Besuch auf Familienanamnese teilt er mit, dass der Vater mit 88 Jahre alt an Myokardinfarktus verstorben ist. Die Mutter ist gesund. Seine Bruder mit 65 Jahre alt ein Bronchialkarzinoma verstorben. Er ist vollständig geimpft. Ist Lehrer, er ist verheiratet und hat zwei Töchter. Die Kinder sind gesund. Er lebt mit seiner Frau. Ich gehe von einem Verdacht auf COPD aus, da Patient dafür typische Symptome aufweist. Der Patient leidet unter Dyspnoe, Tussis, Schuppentum, Engegefühl. Außerdem hat Patient sehr lange Geschichte mit Lungenprobleme. Des Weiteren hat er viele Risikofaktoren. Er hat sehr lange mit den Zigaretten geraucht und er hat viele chronische Erkrankungen wie arterielle Hypertonie und Diabetes mellitus. Das spricht diese spricht für COPD. Als Differentialdiagnose kommen auch Pneumonie, Bronchialkarzinoma und chronische Herzkrankheit in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich den Patienten zunächst bei den Patienten die Vitalparameter überwachen. Dann werde ich den Patienten körperliche Untersuchung. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob Zyanose, Ödeme, Fasthorax, hypersonaler Klappschall, Gimen, Brummen, Pfeifen vorliegen. Neben die körperlichen Untersuchung wären Laboruntersuchungen sinnvoll, um eine umfassende Diagnostik zu gewährleisten. Dabei werde ich eine Großblutbild, CRP, BSG, Elektrolyte, BMP Troponin entzündung parameter bestimmen lassen. Danach werde ich den Patienten Röntgen Thorax in zwei Ebenen durchführen, um mögliche andere Lungenprobleme auszuschließen, sowie meine Verdachtdiagnose zu bestätigen. Gegebenenfalls werde ich den Patienten CT Thorax durchführen, um andere mögliche Probleme auszuschließen. Gegebenenfalls werde ich den Patienten Spirometrie durchführen. Sollte sich meine Verdachtdiagnose bestätigen, werde ich den Patienten stationäre aufnehmen. Zunächst werde ich den Patienten einen venösen Zugang legen. Danach werde ich den Patienten Analgetika Beta 2 Symptomimetika, Antikolinerjika und Theophyllin verabreichen. Wenn es nötig ist, werde ich dem Patienten eine Antibiotika verabreichen. Außerdem werde ich dem Patienten eine pneumolische Konsil anordnen, um die Therapie des Patienten zu optimieren. Wenn Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden sind, werde ich den geplanten Untersuchungen fortfahren, Frau Oberärztin. Okay, danke schön für diese Informationen, Herr Doktor. Aber wann hat der Patient COPD diagnostiziert? In Lese? Vor 2 Jahren ist der Patient bei ihrem Hausarzt gewesen. Der Hausarzt hat gesagt, dass der Patient COPD hat, aber es ist eine genug Diagnose ist, habe ich keine Ahnung, Frau Oberärztin. Ja, ich meine, wie viele Exazerbationen hatte der Patient im letzten Jahr? Wissen Sie? Ja, ich habe nicht gefragt, Frau Oberastin, aber es war gefragt, aber ich habe nicht gehört. Nein, niemand. Ja. Ja. aber jetzt der Patient hat Atemnot, oder? Ja, der Patient diese Beschwerden, der Patient hat diese Beschwerden seit 2 Jahren, aber die Symptome sind im Verlauf der Zeit immer schlimmer geworden. Der Patient hat jetzt starke Atemnot, Dyspnoe, Schüttelfrost und Tussis. Ja. Okay, und denken Sie COPD Ja, Exazerbation? ja, ja, ja. Sie haben recht, Frau Okay, Oberast. was ist COPD? COPD ist chronische obstruktive Lungenerkrankung. Erkrankung, ja. Okay, welche Krankheit? Krankheit obstruktiv. Ja, COPD ist Luftwege-Krankheit. Ich weiß aber. Okay, Was ja, meinen Sie damit? Asma bronşiale oder bronşektazi oder bronşitis, Ja. lungenemfizem. Ja, ich Das ist habe kein. ein direktiv Ja, Sie Krankheit. haben recht, Frau Berastin, aber Ich habe keine viel Erfahrung über das Thema. Nach der Prüfung werde ich dieses Thema recherchieren. Okay. Und welche Differential Diagnosen müssen Sie ausschließen? Wiederholen? Ja, Pneumonie? Pneumonie, Bronchialkarzinoma, Und Zapata und chronische Herzkrankheit. ja, chronische Herzkrankheit, ja. Was meinen Sie, chronische Herzkrankheit? Herzinsuffizienz oder? Ja, Herzinfizienz, ja, Herzinfizienz. Okay. Und welche Untersuchungen für diese Krankheit ausschließen? Ja, der Patient hat Gewichtsabnahme, deswegen können wir Bronchialkarzinoma denken. Bronchialkarzinoma auszuschließen, werde ich eine Spirometri durchführen und Spirometri. Ja, Spirometrie. Und wenn es eine auffällig oder Schwellungen oder Wunde gibt, werde ich eine Probenahme entnehmen für Laboruntersuchungen, Bronchialkarzinoma auszuschließen. Aber gegebenenfalls werde ich CT-Thorax und MRT-Thorax durchführen, mögliche Tümöre auszuschließen. KHK auszuschließen, werde ich den Patienten EKG und Echokardiografie durchführen, Frau Oberarztin. Ich habe eine weitere Frage. Ja. Welche Maßnahmen zur Rezidivprophylaxe gibt es? Oder was empfehlen Sie die Patienten nach der Therapie? Ja, nach der Therapie, ich empfehle dem Patienten Entschuldigung. Gewicht, aber der Patient hat nicht Übergewicht. Lungenenfektionen und Und der Patient hat viele chronische Erkrankungen wie Diabetes mellitus. Glukosewerte kontrollieren ist sehr wichtig. was muss die Patienten für Schutz in diese Krankheit? Ich verstehe nicht, Frau Verastin. Ja, der Patient hat viele Ja, Risikofaktoren ja, und ja. er muss im Schutz. Wie muss Ja. beim Impfen gehen oder empfehlen Sie diese Patienten einige Impfungen? Ja, Sie haben recht, ja. Wir empfehlen den Patienten Influenza-Impfung. Ja. Und Und Covid, gegen Covid-Impfung, ja. Covid oder Pneumokokk-Impfung, ja. Pneumokokk. Möchten Sie eine Blutgasanalyse durchführen? Ja, müssen Blutgasanalys durchführen. Ja, Sie haben recht. Warum ist eine Blutgasanalyse so wichtig? Blutgasanalyst, warum wichtig? Ich habe keine Ahnung. Warum? Oder das ist ja ein oder welche Therapie leiten Sie sofort ein? Ja, Das ist ja, eine akute Süß. ja, ja. Es ist akute Therapie ist sehr wichtig. Zunächst werde ich den Patienten Sauerstoffsättigung und Beta-2-Sympathomimetika Theophyllin, yani wie Bronchodilatatoren und inhalativ Glukokortikoid, Mikolytika, ja. Antibiotika Ja, ist wenn not. es nötig ist, ja, Antibiotika ist sehr wichtig. Ja, okay. Okay. Ja, ich möchte Sie eine. Was sind die häufigsten Ursachen für eine Exazerbation? Ich denke, Infektion ist Lungeninfektion ist wichtig. Lungeninfektion. Hat der Patient eine Geschichte? Ja, der Patient hat als Kind es Nein. war In Kurzzeit. in Kurzzeit. Jemand hat gefragt. Der Patient hat seit 2 Jahren hat seit 2 Jahren hat diese Probleme, aber kurzzeitig was Zum Beispiel in 2 Wochen, in der 2 Wochen oder in einem Monat hat der Patient eine Infektion ich oder habe. hat der Patient einige Allergie? Ja, der Patient hat Hausstauballergie. Ja, das ist Das kann ein Risikofaktör. ja, das kann Exazerbation machen. Ja, es könnte sein, dass wegen dieser Allergie, ja, es könnte sein, eine Rekurrenz möglich ist. Aber der Patient hat kurzzeitige Infektion, ich habe nicht gehört, Frau, oder ich habe nicht gefragt. Habe nicht gefragt. Ja, Ja. okay. Okay. Sizin sorularınız çok güzel de, valla ben sormadım ama hasta bunları. Bazı da ben mi duymadım yoksa? Yok, kimse sormadı abi ama yani bu aslında akut bir şey düşünülüyorsa bence riski faktörleri için sorulmalıydı. Evet, Alerji doğru. sordular ama daha kısa zamanda bir herhangi bir hastalığınız oldu mu? Adam niye eksacerbasyona girmiş acaba? Böyle hani ya da eksacerbasyon için risk faktörleri nelerdir diye bir soru gelir bence diye düşünüyorum yani sorulabilirdi. Doğru belki, evet. Doğru, mantıklı. Yusuf, burada mısın? Niçin sormadın ya? Bir de O şey kadar sordum. şey vardı şimdi. Hangi birini soracaksın ki? Sana takılıyorum, takılıyorum. Yani Yok, hasta. haklısınız. Keşke sorabilsek de olmuyor o an. Şimdi bir Evet, de o an birçok şey düşündüm aklımıza geldi. arada. Ama bu aslında Süreye bakıyorum bir taraftan. 10 dakika geçmiş. Diyorum artık şeye geçmem lazım. Hala sorular bitmedi. aslında Aslında iyi belki bu olmadı, ben hastaya de fark ettim. disfajı falan bile belki sorulabilirdi. Yani göğüsle ilgili bir olay var. Sordun mu bilmiyorum. Disfajı mesela. İsfacı sormadım abi. Değil mi İşte yani dedim bir ya, göğüsle normal o şeyi 10 dakikadan uzun sürdü. ilgili bir... Anamnez kısmı. Mecbur artık diğerine geçmem gerekiyor Yani benim. hastanın hem kilo kaybı var hem göğüste bir olay var. Belki yani sorulabilirdi disfajı. Ne bileyim, sınavda hocalar Evet ama sorarlar. şey Disfajıyı sordun mu? demek şey Disfajı yaptı. da Yakın zamanda Erkeltung sormak güzel olurdu ya. Sormak olurdu bence. Ama Yusuf akıllıca bir şey yapıyor. Abi siz de öyle yapın. Yani 10 dakikayı geçiyorsanız mutlaka anamnezi bırakıp diğer